Der Papa hat dich doch auch lieb gehabt. Er hat von uns allen Lidotschka am meisten lieb gehabt, fuhr sie mit dem gleichen Ernst und ohne zu lächeln fort, jetzt bereits ganz wie eine Erwachsene. Er liebte sie, weil sie klein und krank ist, und er brachte ihr immer etwas mit. Uns aber lehrt er das Lesen und mich Grammatik und Religion, fügte sie mit Stolz hinzu. Mama sagte nichts dazu, aber wir wussten doch, dass sie das gern hatte, und Papa wusste das auch. Mama will mich jetzt Französisch lehren. Es ist doch Zeit, dass ich eine Bildung erhalte. Kannst du auch beten? Oh, gewiss kann ich das, schon lange. Ich bete, seitdem ich groß bin, allein. Aber Kolja und Lidotschka beten laut mit Mama. Zuerst sprechen sie das Gebet an die Gottesmutter und dann noch ein Gebet. Lieber Gott, vergib und segne Schwesterchen Sonja. Und dann, lieber Gott, vergib und segne unseren anderen Papa. Denn unser älterer Papa ist schon gestorben. Dieser war unser zweiter Papa. Aber wir beten auch für ihn. Poletschka, ich heiße Rodion. Bete manchmal auch für mich. Füge nur hinzu, und deinen Knecht Rodion. Weiter nichts. Ich werde in Zukunft mein ganzes Leben lang für sie beten, sagte das kleine Mädchen eifrig, lachte plötzlich wieder und umarmte ihn von neuem fest mit seinen Ärmchen. Raskolnikow gab ihr seine Adresse und versprach, morgen unbedingt wiederzukommen. Das kleine Mädchen lief zurück, ganz entzückt von ihm. Es war die 11. Stunde, als er auf die Straße hinaustrat. Nach 5 Minuten stand er auf der Brücke, genau an derselben Stelle, wo vorhin die Frau sich ins Wasser gestürzt hatte. »Genug«, sagte er entschlossen und feierlich. »Fort mit den Trugbildern, fort mit den eingebildeten Schrecken, fort mit den Gespenstern. Es gibt noch ein Leben. Habe ich soeben nicht gelebt? Mein Leben ist doch noch nicht zugleich mit der Alten gestorben. Möge ihr das Himmelreich beschieden sein und genug. Mütterchen, es ist Zeit für dich zu ruhen. Jetzt beginnt die Herrschaft der Vernunft und des Lichtes und des Willens und der Kraft. Und nun wollen wir sehen. Jetzt wollen wir unsere Kräfte messen«, fügte er hochmütig hinzu, als wende er sich an eine dunkle Macht und fordere sie heraus. »Und ich war schon bereit, mich mit einem Leben auf dem ellenbreiten Quadrat für die Fußsohlen zu begnügen«,